Die reale Welt, in der wir leben, folgt einfach nicht den geradlinigen Ursache-Wirkung-Gesetzen, die Wissenschaftler für sie vorsehen. Zu viele Faktoren sind an jeder realen Situation beteiligt, und eine winzige Veränderung irgendwo kann an einer ganz anderen Stelle dramatische Auswirkungen haben. Betrachten wir zum Beispiel die folgenden Worte José Matsuwas, eines Heilers vom Stamm der Huichol. Bei seinem zweiten Besuch in Kalifornien sagte er: Letztes Mal, als ich in eurem Land war, haben wir eine Zeremonie gemacht. Ich habe mit meinem Herzen gesungen. Und nach der Zeremonie hat es mächtig geregnet. Ja, wir haben die ganze Nacht gefeiert und uns am Morgen im Meer gereinigt. Dann zogen Wolken auf und ein paar Stunden später goss es in Strömen. Ihr hättet mir früher sagen sollen, dass ihr solche Schwierigkeiten habt, dann wäre ich früher gekommen und hätte eine Zeremonie gemacht, um die Lage zu ändern. Widersprechen solche Aussagen den Gesetzen der Naturwissenschaft? Nein. Und zwar deshalb nicht, weil sie einen bestimmten Augenblick betreffen, ein Jetzt. Die Meteorologen können für einen bestimmten Tag ein paar Anhaltspunkte zum Wetter geben und ungefähr sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es regnen wird, aber wann genau es zu regnen anfängt, wissen sie nicht. Und wenn ein leichtes Flattern in Brasilien sich auf das Wetter über dem Atlantik auswirken kann, ist nicht einzusehen, weshalb ein Ritual, das aus der Erfahrung von Generationen erwächst, nicht in der Lage sein sollte, in Kalifornien Regen fallen zu lassen. Um die Fülle jedes Augenblicks erleben zu können, müssen wir unsere Erfahrung dieses Augenblicks fühlen. Und da wir diesen Augenblick in unserem Körper erleben, müssen wir zusehen, dass wir Körper und Geist verbinden. Sobald wir den Fluss unserer von Augenblick zu Augenblick sich ändernden Erfahrung wieder spüren, werden wir eine Reichhaltigkeit und Tiefe entdecken, die generationenlang verschüttet war. Wir müssen nur aufhören, unsere Erfahrung in die dünne, gerade Röhre der objektiven Zeit zu pressen, dann werden wir die ganze Breite unserer pulsierenden und vielschichtigen Erfahrung wieder empfinden. Wir werden sehen, dass die reale, gelebte Zeit ihre Rhythmen und Qualitäten und sogar Diskontinuitäten oder Lücken hat. In diesen Lücken der Jetztheit können die Dinge auf eine fast unheimliche Weise zusammenfallen oder uns zufallen. Das ist die tiefere Bedeutung dessen, was wir gern Zufall nennen, was aber treffender als Koinzidenz bezeichnet ist, weil wir es als bedeutsam empfinden. Wenn wir auf solche Koinzidenzen achten, können sie uns wachrütteln. Jeder Augenblick unseres Lebens ist eine Koinzidenz. Wörtlich ein Zusammenfallen. In jedem Augenblick fallen die Dinge zusammen, aber die Wissenschaft wird uns nie sagen können, welche Dinge eben jetzt zusammenfallen werden. Und nur jetzt können Resonanzempfindungen, Götter, Dralas Zugang finden. Was eine Lücke in deiner Erfahrung entstehen lässt, indem es dich anhält und zum gegenwärtigen Augenblick zurückholt, kann dir das Herz öffnen, sodass du das Lied der Dralas hörst und fühlst. Und dieses Lied folgt häufig der Melodie der bedeutsamen Koinzidenz. Ich werde dir in einem späteren Brief noch mehr über die bedeutsame Koinzidenz schreiben. Einstweilen möchte ich vorschlagen, dass du in den nächsten Tagen bei deinen üblichen Beschäftigungen auf Koinzidenzen zu achten versuchst. Du wirst vielleicht überrascht sein, was da alles durch die Lücken in der linearen Zeit aufscheint. Manchmal kann eine Koinzidenz das ganze Leben verändern. Manchmal lässt sie dich lächeln. Und oftmals hilft sie dir bei einer anstehenden Entscheidung. Immer jedoch bringen Koinzidenzen Bedeutung und Fülle in dein Leben, wenn du sie nicht einfach als Zufall abtust. Koinzidenz hilft dir nämlich, die Verbindung zur lebendigen Welt wiederherzustellen.